Bimblecast. Blätter verteilen und wir wollen hören, was der Oscar zu sagen hat. Und das hat auch was mit Demokratie zu tun, dass man sich auch andere Meinungen anhört, Leute. Und ich sage euch noch eins: Feinde auf dieser Welt haben wir schon genug. Da brauchen wir uns jetzt nicht hier in der Öffentlichkeit untereinander zu streiten. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen, an den Weltbörsen sind Milliarden und Billionen verzockt worden. Überall auf der Welt stellen sich die Menschen die Frage, wer zahlt die Zeche für diese Milliarden und Billionen, die verspielt worden sind? Und wir sagen von hier aus, diejenigen, die diese Krise angerichtet haben, müssen auch für die Zeche zahlen. Wir brauchen einen Schutzschirm für die Menschen hier in Deutschland und überall auf der Welt. Liebe Freundinnen und Freunde, lasst uns eines erkennen. Wir stehen vor den schärfsten sozialen Auseinandersetzungen, die dieses Land in seiner Geschichte erlebt hat. Und in dieser scharfen sozialen Auseinandersetzung brauchen wir alle in Deutschland, die im linken Spektrum sind. Deshalb lasst uns zusammenstehen und nicht kleinkarierte Kämpfe austragen. Wir können hier in Deutschland einiges bewegen. Wir müssen dazu kommen, dass endlich diejenigen, die ein hohes Einkommen und ein großes Vermögen haben, an der Bewältigung der Krise durch ihre Zahlungen beteiligt werden. Würden wir in Deutschland eine Vermögensteuer haben wie in Großbritannien, dann wären jedes Jahr 80 Milliarden mehr in den öffentlichen Kassen. Wir brauchen endlich ein gerechtes Steuersystem in Deutschland. Wir wollen insbesondere, dass diejenigen, die die Krise mitverursacht haben, nicht die Milliarden verteilen, die jetzt der Steuerzahler bereitstellen muss, um die Krise zu bewältigen und die Banken und den Geldfluss der Banken aufrechtzuerhalten. Und deshalb sage ich ganz klar, wenn jetzt die Bundesregierung Milliarden bereitstellt, wenn sie auf der anderen Seite aber die Bankvorstände ruft, um diese Milliarden zu verteilen, dann ist das nicht in Ordnung. Wir wollen, dass nicht die Mafia-Bosse gerufen werden, um die Drogen zu bekämpfen. Lasst die Verteilung der Milliarden demokratisch und kontrolliert vor sich gehen. Wir wollen aber, dass diejenigen zahlen, die diese Krise angerichtet haben. Vielen, vielen Dank an Oscar Lafontaine. Liebe Leute, Ali. Unsere Chance. Resistance. In jedem Land. Widerstand. Bimbelcast.